Now this section, this session where we're talking about reality. In dieser Session werden wir kurz über die Begriffe Tatsache, Realität und Wahrheit sprechen. Ihr findet die Definitionen zum Nachlesen in eurem Handbuch. Realität, Tatsache und Wahrheit. Jeder von uns erlebt eine Realität, das heißt, sie wird je nach Standpunkt unterschiedlich wahrgenommen. Die Wahrheit ist das, was sich nicht ändert. Sie ist weder von der Zeit noch von der Position abhängig. Tatsachen werden beobachtet. Aber unsere Beobachtungen sind nicht unbedingt die Wahrheit. Beobachtungen können sich ändern. Und wenn du die Wahrheit kennst, wirst du deine Beobachtungen anders interpretieren, als wenn du sie nicht kennst. Wir sollten immer daran denken, dass wir unsere Beobachtungen nicht gegen die Wahrheit interpretieren. Wir verdrehen die Wahrheit nicht, damit sie zu unseren Interpretationen passt. Es ist zum Beispiel deine Beobachtung, dass du Symptome einer bestimmten Krankheit hast. Aber die Wahrheit ist, dass du durch Jesu Striemen geheilt bist. Wir verleugnen die Beobachtung nicht. Wir sagen nur, dass das Beobachtete kein Recht hat zu existieren und kein Recht zu bleiben. Es muss seine Knie vor der Wahrheit beugen. Lass uns dazu ein paar Schriftstellen anschauen. In Daniel 12, Vers 4 steht, und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Wort bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. In Hosea 4, Vers 6 steht, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ihr merkt, das Problem ist nicht, dass es keine Erkenntnis gibt. Denn später heißt es dort, du hast Erkenntnis abgelehnt. Der Grund also, warum das Volk Gottes umkommt, liegt nicht an Gott, sondern daran, dass sie die verfügbare Erkenntnis ignoriert haben. Das trifft auf vieles zu. In Markus Kapitel 4 finden wir das Gleichnis vom Sämann. Ihr müsst das jetzt nicht aufschlagen, ihr kennt ja hoffentlich das Gleichnis. Es steht auch in Matthäus 13. Dort heißt es, dass wenn der Same auf den Weg fällt, sofort die Vögel des Himmels kommen und ihn auffressen. Jesus erklärt den Jüngern dieses Gleichnis, denn er sagte, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmels zu kennen. Er sagte ihnen, der Sämann ist der Menschensohn und der Same ist das Wort Gottes. Jetzt wissen wir, wenn das Wort Gottes ausgesät wird, kommen gleich die Vögel und fressen es auf. Sobald du also das Wort Gottes hörst oder ein anderes geistliches Wort, kommt gleich der Feind, um zu stehlen, was dir gegeben wurde. Er versucht sofort, es dir wegzunehmen. Was er dir wegnehmen kann, ist das, was du nicht verstanden hast. So oft jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Aber er kann nur das stehlen, was du nicht verstanden hast. Deswegen ist es wichtig, dass du das Wort verstehst, dass du verstehst, was du hörst. Gott gibt dir Verstehen. Wenn du das Wort annimmst, es verstehst und daraufhin handelst, dann kann es der Feind nicht mehr stehlen. Aber wenn du Erkenntnis ablehnst, wird der Feind sie stehlen. Und du kannst umkommen, denn es ist vielleicht das Wissen, was du für deinen nächsten Kampf brauchst. Versteht ihr? Er gibt euch Erkenntnis, aber ihr könnt sie annehmen oder sie ablehnen. Und wenn du es annimmst, wirst du in deinem nächsten Kampf feststellen, dass dir genau die Waffen gegeben wurden, die du für diesen Kampf brauchtest. Alles, was du brauchst, ist im Wort Gottes. Wenn der Sturm kommt, stehst du fest auf Gottes Wort und dein Haus wird stehen bleiben. Aber wenn du auf Sand baust, wenn du seinem Befehl nicht folgst, wenn du dem Wort nicht folgst, dann wird der nächste Sturm dein Haus niederreißen. Wissen und Erkenntnis stehen dir zur Verfügung, aber wenn du sie ablehnst, wirst du umkommen. Und nicht Gott wird dich vernichten, sondern du selbst. Denn er wollte dir in deinem Kampf Hilfe geben und du hast sie abgelehnt. Im Buch Daniel sagt Gott, weil ihr mich abgelehnt habt, werde ich euch ablehnen. Und in Hosea 6, Vers 6 sagt Gott, an Güte habe ich gefallen und nicht an Schlachtopfern. Häufig wollen wir zuerst Opfer bringen und nicht Barmherzigkeit. Aber Gott sagt zu uns, nein, ich möchte lieber eure Barmherzigkeit sehen als eure Opfer. Hier steht, an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. In den Pfingstkirchen und den charismatischen Kirchen, und die Charismatiker sind vielleicht nicht so eng wie die Hardliner aus der Pfingstbewegung, in diesen Kirchen wurde manchmal Erkenntnis und Wissen gering geachtet. Manche sagten sogar, manches Wissen muss gering geachtet werden. Aber das Wissen, über das Gott hier spricht, ist sein Wissen. Es ist sein Wort. Es ist kein Fehler, wenn du das Wort Gottes kennst. Gott sagt, er wünscht sich mehr, dass du ihn kennst, als dass du ihm Brandopfer bringst. Der Prophet Habakuk sagt in Kapitel 2, Vers 13, siehe, kommt das nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass dann Völker sich fürs Feuer abmühen und Völkerschaften für nichts sich plagen? Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Er sagt also, dass die Erde die Herrlichkeit Gottes erkennen wird. Im 2. Korinther 8, Vers 7 steht, aber so wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer, Gott möchte, dass du im Glauben überreich wirst, im Reden, im Wissen und in allem Eifer. Gott möchte, dass du in deinem Eifer überreich bist. Und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Im 2. Korintherbrief 10, Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht von unseren Sinnen beherrscht, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Jetzt spricht Paulus über die Festungen, was diese Festungen sind. Er schreibt, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Aber wenn du das Wissen Gottes nicht hast, kannst du nicht erkennen, was sich gegen seine Erkenntnis erhebt. Manche kirchliche Traditionen, denen wir folgen, halten wir für Anweisungen Gottes. Aber in Wirklichkeit sind es nur großartige Gedankengebäude, die sich als erstrebenswerter darstellen als die Erkenntnis Gottes. Und dann schreibt er, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Daniel sagte voraus, dass in den letzten Tagen, in der Endzeit, die Erkenntnis zunehmen wird. Das kann natürlich einmal bedeuten, dass unser menschliches Wissen zunimmt, was auch der Fall ist. Aber ich denke, Daniel spricht hier darüber, dass unsere Erkenntnis zunehmen wird, über sein Wort, über seine Wege, über seinen Willen, dass die Gemeinde in diese Richtung wachsen wird, dass ihre Erkenntnis Gottes zunimmt. Denn jede andere Schriftstelle spricht über die Erkenntnis Gottes. Im Epheserbrief 1, Vers 17 lesen wir, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also, er hat dir alles gegeben. Er ist in dir. Er wurde zu unserer Gerechtigkeit gemacht, zu unserer Heiligung und Erlösung. All das. Aber viele Christen wissen leider nicht, wie sie darauf zugreifen und diese Erkenntnis in Anspruch nehmen können. Deswegen sagt uns der Jakobusbrief, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt. Aber wenn Jesus zu unserer Weisheit gemacht wurde, warum sollten wir Gott noch um Weisheit bitten? Weil uns Gott helfen möchte, egal in welcher Wachstumsstufe wir sind. Für jeden gibt es einen Weg zur Weisheit. Wenn du beginnst, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen und dann weißt, dass Jesus zu deiner Weisheit gemacht wurde, dann brauchst du Gott nicht mehr um Wissen zu bitten, sondern fängst an, das Wissen in dir zu erkennen, weil nämlich er in dir wohnt. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis enthalten. Sie sind in ihm und er ist in dir, weil du nämlich zu seinem Ebenbild aufwachsen sollst. Und während du das tust, lebst du im Erkennen Gottes, der dir hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil sich dein Sinn gemäß dem Wort Gottes erneuert. Und du beginnst, wie Jesus zu denken. Wenn du wie er denkst, wirst du die gleichen Entscheidungen treffen wie er. Dann handelt seine Weisheit durch dich. Vielleicht bist du gerade frisch zum Glauben gekommen und weißt nicht, was du tun sollst. Du kannst ihn fragen und er sagt es dir. Und manchmal, wenn er zu dir spricht, ist das Wort gar nicht für dich. Vielleicht bist du gerade in einem Gottesdienst. Jemand kommt auf dich zu und sagt zu dir, ich habe ein Wort für dich. Es ist ein Wort der Weisheit, um das du Gott gebeten hast. Und ein anderer Teil des Leibes Christi gibt es dir. Warum? Vielleicht konntest du Gottes Stimme nicht hören. Also spricht Gott zu jemand anderem. Wenn du nicht weißt, wie du an die Weisheit Gottes kommst, die er in dich gelegt hat, wird er versuchen, andere Wege zu finden. Gott hat niemals gesagt, ich warte erst mal, bis du eine bestimmte geistliche Reife hast und vorher helfe ich dir nicht. Nein, Gott ist immer unser Vater. Er hilft uns immer. Er will uns immer ermutigen. Wenn du fällst, hilft er dir wieder auf. Er versucht ständig, dir zu helfen, egal wo du stehst. Er sagt, wenn du dieses Stadium der Reife erreicht hast, wirst du mich nicht mehr bitten, deine Schuhe zuzubinden, sondern du wirst es selbst tun. Tatsächlich wirst du irgendwann so reif sein, dass du nicht nur deine Schuhe zubinden wirst, sondern auch die Schuhe deiner Geschwister. Das ist die Reife, die Gott möchte. Er möchte, dass du so erwachsen wirst, dass du auch noch anderen Menschen helfen kannst. Paulus schreibt hier in Epheser 1, Vers 17, Euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Aber es geht nicht mehr darum, dass er uns den Geist geben muss, denn er ist ja schon da, sondern darum, dass du verstehst, dass er schon da ist. Es ist fast witzig, dass du etwas besitzen kannst und nichts davon weißt. Sobald du aber erkennst, was du schon hast, wirst du es benutzen. Aber solange du nicht weißt, dass du es hast, verwendest du es nicht. Darüber spricht er. Er schreibt, Christus ist uns zur Weisheit gemacht. Aber solange wir das nicht wissen, bitten wir Gott um Weisheit. Er schreibt weiter in Vers 18, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, hier geht es wieder um Wissen und Erkennen. Das kommt immer wieder vor. Dass ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Überlegt mal, Gott möchte, dass wir das wissen. Und es ist so einfach. Schauen wir uns die Worte nochmal genau an. Dass ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Hört genau die Worte. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Wenn wir das analysieren, dann ist da der Reichtum seiner Herrlichkeit. Zuerst die Heiligkeit, zweitens der Reichtum dieser Herrlichkeit und drittens seines Erbes in den Heiligen. Was ist jetzt der Reichtum seiner Herrlichkeit des Erbes in den Heiligen? Ganz einfach. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist Christus in dir. Wo ist Christus? In den Heiligen. Was ist das Erbe in den Heiligen? Christus in ihnen. Anders gesagt, welches Erbe gibt Gott in dich und welches Ziel verfolgt er damit? Er hat Christus in dich gegeben, die Hoffnung der Herrlichkeit, damit du Christus ähnlich wirst und zu ihm aufwächst. Und daraus wird alles, worüber wir schon gesprochen haben, entstehen. Gott erwartet sich einen Nutzen daraus. Du willst wissen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist? Ganz einfach, es ist Christus in dir. Das hat er in dich investiert. Er hat Christus in dich investiert. Er hat sich selbst in dich investiert. Interessanterweise hat das Wort investieren auch genau diese Bedeutung. Es bedeutet, sich in etwas einkleiden. Mit anderen Worten, wenn du in etwas investierst, kaufst du dich darin ein. Du setzt deine Mittel in etwas, du wirst ein Teil davon. Wenn es aufsteigt, steigst du auch auf. Wenn es absteigt, steigst du ab. Als die Aktienkurse fielen, sprangen manche aus dem Fenster und fielen auch. Und hier ist die gleiche Idee. They go down with it. It's the same thing. Their idea, they're invested. Du musst erkennen, dass dein Vater, Gott, in dich investiert hat. Er hat die kostbare Perle genommen, Jesus Christus selbst, und hat ihn in dich investiert. Er sagt, ich habe große Hoffnung in dich. Meine größte Hoffnung ist, dass du aufwächst und meinem erstgeborenen Sohn ähnlich wirst. Verstehst du? Paulus schreibt, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, damit ihr wisst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Ja, natürlich. Wenn Christus, der Gesalbte, in uns investiert ist, dann sollten wir natürlich seine überwältigende große Kraft sehen können. Stimmt's? Er hat seine Kraft in uns investiert. Dann sollte er auch die Wirkung dieser Kraft sehen können. Er sollte sehen können, wie wir in Christus hineinwachsen. Alles, was Gott tut, ist darauf gerichtet, den Leib Christi, seinem Sohn, immer ähnlicher zu machen. Und zwar so ähnlich, dass die Welt uns nicht mehr auseinanderhalten kann. Entsprechend der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke und nicht entsprechend dem, wie du fastest oder betest, sondern entsprechend seiner mächtigen Kraft. Vielleicht sagst du jetzt, fantastisch, Gott, wie viel Kraft lässt du in mir wirksam werden? Schön, dass du fragst. Schauen wir den nächsten Vers an, die er in Christus wirksam werden ließ. Du möchtest genau wissen, wie groß die Kraft ist, die er in uns investiert hat, wie viel Kraft zu deiner Verfügung steht. Es ist die Kraft, die in Christus wirksam wurde, als er ihn aus den Toten auferweckte. Stell dir das vor. Das größte Machtzeichen in der Geschichte des Universums war die Auferstehung Jesu von den Toten. Nicht der Urknall. Es war nicht, als Gott sagte, es werde Licht. Und der Grund, warum die Schöpfung nicht größer war, es gab damals keinen Widerstand. Aber Jesus wurde von den Toten auferweckt, gegen den Widerstand Satans, der wollte, dass Jesus tot bleibt. Versteht ihr? Ja, okay. Die Kraft Satans kann sich nicht mit der Kraft Gottes messen. Dennoch, Satan war dagegen. Jetzt fragst du, wofür war bei der Auferstehung Jesu so viel Kraft nötig? Zunächst mal, es ist nicht nur die Auferstehung Jesu. Je mehr Ladung eine Rakete hat, umso mehr Kraft braucht sie, um die Schwerkraft der Erde zu verlassen. Christus hatte eine wahnsinnig schwere Ladung, als er aus dem Tod aufstieg, nämlich uns alle. Ein ziemlich großer Transport, denn er hat uns alle herausgetragen. Dafür braucht man eine Menge Kraft. Wir müssen verstehen, dass in diesem Moment das ganze Universum die Auswirkungen spürte. Bestimmt schauten in diesen 3 Tagen die Engel auf die Erde und hielten den Atem an und fragten Gott, was geschieht hier? Ich bin sicher, dass sich viele Dämonen freuten. Wir haben ihn. Viele alte Lieder drücken das aus. Der Sänger Don Francisco singt ein Lied mit dem Titel »Er lebt«. Und in ein paar von den alten Liedern können wir die Kraft ahnen, die Gott in diesem Moment wirken ließ. Wenn wir diese Lieder singen, ist es, als könnten wir die Kraft Gottes spüren. Wir können fast fühlen, dass Christus den Tod überwunden hat. Keith Green hat mit seinem Osterlied einen ähnlichen Song geschaffen. Aber es geht nicht um alte Lieder, um schöne Worte, die sich reimen, sondern dahinter steht ein so machtvolles Zeichen, dass es die Himmel erschütterte, hinein bis in die Tiefen der Hölle. Wir reden über ein Ereignis der geistlichen Welt, das größer als jedes historische Ereignis ist. Eines dieser Ereignisse ist die Geburt Jesu. Ab diesem Zeitpunkt zählen wir unsere Jahre, wenn auch vielleicht unsere Zählung nicht ganz korrekt ist. Man vermutet, dass er tatsächlich etwas früher geboren ist. Aber ich finde, wir sollten die Zeit ab einem anderen Zeitpunkt messen. Ab dem Tag, an dem Christus von den Toten auferweckt wurde. Dieser Tag sollte der erste Tag sein. Denn an diesem Tag änderte sich alles. Natürlich, der Moment, in dem er auf die Erde kam, ist ungeheuer wichtig. Aber dass er aus dem Grab kam, denn wenn er nur geboren und irgendwann gestorben wäre, wäre er ein wichtiger Märtyrer, ein bedeutender Lehrer gewesen. Und viele Religionen wollen genau das aus ihm machen. Aber als er aus diesem Grab kam, zeigte er ein für alle Mal, dass er der Christus, dass er der Herr ist. Er ist der Einzige. Niemand ist ihm gleich. Und niemand wird jemals so sein wie er. Und diejenigen, die ihm am ähnlichsten sein können, sind wir. Engel wünschten sich, sie hätten, was wir haben. Sie wünschten sich, so zu sein wie wir. Sie wünschten sich das Erbe, in dem die Gemeinde wandeln darf. Und wir machen uns Sorgen, wie wir unsere Rechnungen bezahlen sollen? Wirklich? Wie wir unsere Miete bezahlen sollen? Wer unser Auto repariert? Kommt schon! Auch hier gibt es ein altes Lied von Steve Camp. Wir spielen Murmeln mit Diamanten. Wir tun so, als ob das gar nichts wert wäre. Aber die Wahrheit ist, Gottes Handeln für uns ist, obwohl wir darüber sprechen können, viel, viel größer, als wir es uns vorstellen können. Ich fürchte, der Feind hat bei uns gute Arbeit geleistet. Wir sind ständig mit Kleinigkeiten beschäftigt. Er sorgt dafür, dass wir uns ständig um unsere Arbeitsstelle Sorgen machen. Weil wir damit unsere Rechnungen bezahlen wollen. Und wenn du darüber hinausgehen willst und sagst, ich werde mich zuerst um das Reich Gottes sorgen, ich werde mich nach Gottes Willen ausstrecken, dann versucht dir der Feind zuzuflüstern, ja, mach das, aber du musst dich trotzdem vorher um deine Rechnung kümmern. Manchmal ist es erstaunlich, wie wir bei der Erkenntnis jeder neuen Wahrheit im Wort Gottes beim Thema Geld landen. Als wäre das der kleinste gemeinsame Teiler. Wie kann ich damit meine Rechnung bezahlen? Wie können wir das nur tun? Wie halten wir uns immer wieder davon ab, zu werden, was wir werden sollen? Als neue Art, geisterfüllte, lebendige Wesen über diese Erde zu gehen, unbeeinflusst und nicht abgelenkt von irdischen Dingen, die an den wirklichen Problemen anderer Menschen Gottes Kraft zeigen, die andere Menschen freisetzen, die Situationen ändern, die Menschen helfen, die Wettersituationen und Wirtschaftslagen beeinflussen. Dem Teufel ist doch ganz egal, ob die Menschen die Nachrichten schauen. Er möchte, dass Christen die Nachrichten schauen. Wenn er dort sagt, oh, es ist schlimm und es wird schlimmer, dann werden morgen die Christen sagen, oh, es ist schlimm und es wird schlimmer. Christen werden eher vom Fernsehen kontrolliert als vom Wort Gottes. Sie wiederholen einfach, was die Welt sagt und verstärken es. Anstatt, dass sie sagen, nein, das ist eine Lüge, wir werden gesegnet sein. Unsere Nation wird gesegnet sein. Warum das? Weil unser Land Gott gehorchen will. Und wenn du das nicht magst, dann geh einfach. Wenn du ein Land unter Herrschaft der Dämonen suchst, dann geh nach Haiti. Sie haben es irgendwann mal diesen Mächten geweiht. Obwohl ich denke, dass es nicht gut ist, dem Teufel irgendwas zu überlassen. Ich denke, wir sollten auch dieses Gebiet für Jesus einnehmen. Es ist leicht, die Krieger des Feindes zu finden. Suche einfach nach Gebieten, wo die Menschen leiden, und du wirst den Teufel finden. Suche ein Gebiet, wo Leute hungern, wo Leute Nahrung kontrollieren, und du wirst den Teufel finden. Nachdem das Erdbeben Thailand und Haiti getroffen hatte, gingen wir dorthin. 24 Stunden, nachdem der Tsunami eingeschlagen hatte, waren wir dort. Wir konnten das Mitleid so vieler Menschen auf der Welt sehen, denn viele Länder hatten Versorgungsschiffe geschickt. Man konnte sie in den Buchten ankern sehen. Diese Schiffe waren voller Medizin, voller Nahrung und voll mit anderen Gütern. Diese Vorräte wurden dann von der Regierung Thailands in Lagerhallen gebracht, die mit Zäunen umgeben waren. Die Vorräte kamen aber nicht zu den Menschen. Sie wurden an hohe Regierungsbeamte weitergereicht, die sie dann weiterverkauften. Einigen Schiffen wurde sogar verboten, ihre Ladung zu löschen. Die anderen Güter wurden in Lagerhallen der Regierung gelagert und nicht an die Menschen weitergegeben. An diesen Orten übt der Teufel die Kontrolle aus. Denn wenn Menschen helfen wollen, aber davon abgehalten werden, dann steckt der Teufel dahinter. Dann wird es Zeit, dass Christen sagen, nein, mit uns nicht. Wir werden jetzt dagegen handeln. Ich bin überzeugt, wenn du mich an einen Ort bringst, wo es von etwas nur wenig gibt, dann wird Gott es vervielfachen. Als wir dort drüben waren, haben wir in den Häusern gepredigt. Dort konntest du sehen, wie hoch das Wasser gestanden war. Wir halfen dabei, verschiedene Gemeinden zu gründen. Aber nicht, was ihr als Kirche kennt, sondern es waren einfach Häuser, wo Christen zusammenkamen. Wir trafen auf Buddhisten, die sagten, warum hat Gott das getan? Das ist doch Karma. Was haben wir getan? Wir sagten, das ist nicht Karma. Das ist etwas Böses, was vom Teufel kommt. Gott hat uns zu euch geschickt, weil er euch liebt. Ihr habt das hier nicht verursacht. Aber wir sind hier, um euch die Liebe Gottes zu zeigen. Wir beteten für Kranke, die dann geheilt wurden. Es war fantastisch. Wir zeigten die Liebe Gottes. Dahin müssen wir zurückkommen. Wir müssen Christus sein für die Menschen auf der Erde. Paulus schreibt weiter, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Hört ihr das? Daran sehen wir, welche Macht hier zum Einsatz gebracht wurde. Er hat Christus erhoben über jede Herrschaft. Keine Macht kann mit ihm streiten oder ihn aufhalten. Und wenn kein Fürstentum mit Christus streiten kann, dann kann es auch mit dir nicht streiten, weil nicht länger du lebst, sondern Christus lebt in dir. Wenn du vor einem Kranken stehst oder vor einer dämonisierten Person, und manche Christen haben sich darauf spezialisiert, mit Dämonen zu streiten, dann filmen sie das Ganze und verkaufen es dir, denn jeder möchte das sehen. Mein 40-Stunden-Kampf gegen den Teufel. Viele Christen finden das großartig. Nein, großartig ist es, wenn du zu einem Dämon sagst, geh, und er dann geht. Das ist großartig. Nicht, wenn jemand 40 Stunden mit dem Teufel diskutiert. Das ist lächerlich. Und wir müssen erkennen, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Diese Wesen haben kein Recht, sich Jesus zu widersetzen. Stimmt's? Auch wenn Jesus mit ihnen gesprochen hat. Sie fragten ihn, bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Ganz genau. Jesus sagte, ja, deswegen bin ich gekommen. Genau deswegen bin ich hier, damit ich dem Teufel auf die Füße trete. Also, falls ich euch jetzt wütend mache, ich bin hier, um die Bedrängten zu beruhigen und die Beruhigten zu bedrängen. Paulus schreibt, er hat alles unter seine Füße getan. Aber ich muss nochmal zurückgehen. Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Er führt keine Diskussion, keine Debatte mehr mit dem Reich Satans. Versteht ihr? Jesus steht so weit über den Dämonen, dass er noch nicht mal mit ihnen diskutiert. Jesus muss keinen Streit gewinnen, um sie rauszuschmeißen. Versteht ihr? Er sagt nur, geht. Sie sagen, okay, und dann gehen sie einfach. Versteht ihr? Das Problem ist, die Dämonen fangen an, mit dir zu diskutieren, wenn du dich von Jesus trennst. Du fragst, wie das? Immer dann, wenn du denkst, hoffentlich funktioniert es. Wenn du denkst, ich habe doch weder gefastet noch gebetet, denn dann gehst du in deiner eigenen Kraft. Dann ist es, als würde ich sagen, im Namen von Curry Blake befehle ich euch, aber das werde ich nicht tun, denn ich gehe nicht in meiner eigenen Kraft, ich gehe in seiner Kraft. Wenn du fragst, okay, wie viel Autorität hast du denn? Es geht ja gar nicht um meine Autorität. Warum schaust du mich an? Es geht nicht um mich. Vergiss mich. Es ist allein der Name Jesu. Wenn ich etwas im Namen Jesu sage, dann ist es in seiner Autorität ausgesprochen, zu 100%. In wie viel seiner Autorität handle ich? In aller Autorität, die in diesem Namen ist. Verstehst du? Dir werden keine Häppchen seiner Autorität gegeben. Wie viel Prozent seiner Autorität ist denn in seinem Namen? Alles. Seine ganze Autorität. Es gibt keine Vollmacht, die er nicht hätte. Wenn er sagt, geh, dann gehen sie. Die Sache ist aber, wenn du das nicht weißt oder dich von Christus getrennt siehst, werden sie mit dir diskutieren und dich überzeugen, dass du keine Autorität über sie hast. Aber wenn du dich einmal entscheidest, über dich zu sagen, ich habe Autorität, denn nicht länger ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und wenn ich in seinem Namen spreche, dann ist es, als ob er selbst es sagen würde. T.L. Osborne formulierte das und neben ihm viele andere. Er sagte, das Wort Gottes in Jesu Mund hatte nicht mehr Macht als das Wort Gottes in deinem Mund. Verstehst du? Das Wort Gottes in deinem Mund hat all die Kraft wie das Wort Gottes in Jesu Mund. Wir müssen erkennen, dass das Evangelium, die gute Nachricht, die Kraft Gottes zur Rettung ist. Rettung bedeutet Befreiung, Freiheit, Heilung und noch mehr, was immer du brauchst. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, ist die Kraft Gottes für unsere Erlösung. Vielleicht hast du diese Geschichte schon mal gehört. T.L. Osborne saß bei einer Podiumsdiskussion und er wusste nicht, dass sein Mikrofon schon angeschaltet war. So kommt man manchmal an die besten Informationen. Mit ihm waren noch andere Pastoren da, die dastanden und zu Gott flehten. O Gott, sende deine Kraft, sende deine Herrlichkeit, lass dein Feuer herabfallen. Das ging so weiter und hörte gar nicht mehr auf. Er saß da und wurde ärgerlich. Er drehte sich zu dem Mann neben ihm und sagte, sie schreien nach mehr Kraft, aber sie brauchen nicht mehr Kraft, sondern sie brauchen mehr Evangelium. Das müssen wir erkennen. Du musst wissen, wer du jetzt bist. Es hat nichts mehr mit dir zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Christus starb und jetzt in dir lebt. Deswegen ist es ein Privileg für mich, zu euch sprechen zu dürfen. Ich kenne euch nicht nach dem Fleisch, aber ich weiß, wenn ihr wiedergeboren seid, dann ist der Geist Gottes in euch anwesend. Deswegen ist es ein Privileg für mich, zu euch sprechen zu dürfen. Versteht, welche Würde ihr dadurch habt und wer ihr dadurch geworden seid. Wie ein Bruder das sagte, wir sind Botschafter für ein anderes Königreich. Wir haben diplomatische Immunität. Gegen alles, was um uns herum vorgeht, Krankheit, Gebrechen, Armut, wirtschaftliche Probleme, egal was immer die Menschen beschäftigt, Furcht, Schuld, Scham, wir haben diplomatische Immunität. Der Feind hat kein Recht mehr. Warum? Weil nicht länger ich lebe, sondern Christus, der in mir lebt. Ich sage euch, wenn wir hiermit durch sind, könnt ihr diesen Vers nicht mehr hören. Oder ihr versteht ihn und freut euch jedes Mal, wenn ihr ihn hört. Denn das ist die Realität. Hört damit auf, euch von ihm getrennt zu sehen. Du kannst dich gar nicht mehr von ihm trennen, denn du bist mit ihm eins gemacht. Deswegen sagt er zu uns, habt keine Angst, was ihr sagen sollt, wenn ihr vor den Menschen steht, denn mein Vater wird durch euch sprechen. Er wird uns Worte in den Mund legen. Macht euch keine Sorgen. Und er sagt auch, macht euch keine Gedanken darüber, dass sie euch ablehnen, denn eigentlich lehnen sie mich ab. Das zeigt dir, wie verbunden du mit Christus bist. Ich kann dir dafür noch andere Bibelstellen nennen. Als Paulus nach Damaskus unterwegs war, erscheint ihm Jesus und fragt ihn, Saulus, warum verfolgst du mich? Wann hat denn Saulus Jesus verfolgt? Er hat doch nur die Gemeinde verfolgt. Ganz genau. Denn die Gemeinde ist sein Leib. Wenn du mir auf den Fuß trittst, dann schießt der Schmerz durch meinen ganzen Körper. Wenn du mir ins Gesicht schlägst, sage ich nicht, mein Gesicht ist darüber nicht glücklich. Nein, wenn du mein Gesicht schlägst, dann schlägst du mich, denn ich bin derjenige, der in diesem Körper lebt. Wir sind also ziemlich eng verbunden, okay? Was du dem einen antust, tust du auch dem anderen an. Was die Leute dir antun, das tun sie Jesus an. Deswegen brauchst du dich nicht zu rächen. Weil sie es dir gar nicht angetan haben. Du magst es vielleicht nicht, aber sie handeln nicht gegen dich. In vielen Situationen ist das Problem, dass wir uns von Jesus getrennt sehen. Wir wollen vielleicht wie Jakobus und Johannes sein. Ihr erinnert euch, Herr, möchtest du, dass wir Feuer vom Himmel über sie fallen lassen? Wir machen das. Wir rufen es runter und zerstören diese Stadt. Manchmal wünschen wir uns vielleicht, an ihrer Stelle zu sein. O Herr, lass mich so sein wie Johannes oder Jakobus. Wenn ihr mal darüber nachdenkt, sie glaubten anscheinend, dass sie das tun konnten. Sie fragten Jesus um Erlaubnis. Sie waren sich sicher, dass das möglich ist. Vielleicht dachte Jesus, richtig gut, Jungs, tut das nicht. Aber ich freue mich, dass ihr denkt, dass ihr das tun könnt. Das ist ein Fortschritt. Petrus dachte eher daran, dass Jesus sterben könnte. Johannes und Jakobus wollen Feuer vom Himmel rufen. Petrus geht davon aus, dass Jesus stirbt. Und Thomas sagte, lasst uns losgehen und zusammen mit ihm sterben. Wir haben also alle möglichen Ansichten. Johannes und Jakobus gingen davon aus, dass sie geschützt sind, denn Jesus sagte, nichts soll euch schaden. Thomas war sich dessen nicht so sicher. Lasst uns alle mit ihm gehen und sterben. Er war wenigstens bereit, mit ihm zu sterben. Wir sehen, diese Jungs waren nicht vollkommen. Sie haben die Hinweise langsam gesammelt. In Epheser 1, Vers 22 steht, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Hört zu, wir können den Rest unseres Lebens damit verbringen, über eine dieser Schriftstellen zu meditieren. Einfach drüber nachdenken. Ich tue das jetzt ständig. Wenn ich mit dem Auto fahre, hierher oder auch an andere Orte, das ist manchmal eigenartig, als wäre ich auf Schienen. Ich komme davon nicht runter, auch wenn ich es versuchen würde. Das hört sich seltsam an, besonders weil ich an einen freien Willen glaube. Manchmal rede ich mit jemandem, muss mich vielleicht sogar aufregen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sich über mich aufregt. Trotzdem ärgern sich andere Leute manchmal sogar über mich. Wenn ich mich über jemanden ärgere, dann ist das rechtschaffene Empörung. Andere sind einfach nur in Sünde. Ich nehme mir vor, heute über gar nichts Geistliches nachzugrübeln. Ich werde mich einfach zurücklehnen und entspannen. Ich könnte heute mal angeln gehen. Beim Angeln habe ich das Telefon abgestellt und denke an nichts Besonderes. Ich will vollkommen entspannen. Dann bin ich bei Walmart, stehe vor dem Zeitschriftenregal. Das heißt Zerstreuung, weil man sich auf nichts konzentriert. Das mache ich jetzt. Nach 2 Sekunden sehe ich etwas und mein Gehirn denkt, wenn diese Schriftstelle das bedeutet, dann heißt das, dann hole ich schnell mein Handy raus und schreibe mir eine Notiz auf das Memo-Pad. Ach, das wollte ich doch nicht tun. Aber ich kann nicht aufhören. Ich bin abhängig. Hallo, ich heiße Curry Blake. Und ich bin abhängig vom Wort Gottes. Mein letzter Schuss ist 30 Sekunden her. Aber es beginnt mit Disziplin. Leute sagten mir, ich habe kein Verlangen nach dem Wort Gottes. Na gut, okay, disziplinier dich selbst. Zwing dich, nur für 5 Minuten im Wort Gottes zu lesen. Bald wird dich der Heilige Geist fragen, willst du das wirklich? Ja, ich möchte, dass du mir Dinge in Erinnerung rufst. Das ist doch deine Aufgabe. Er fragt dich, bist du dir sicher? Ja, zeig es mir. Zuerst zwingst du dich einfach selbst, das zu tun. Aber nach sehr kurzer Zeit ändert sich das. Es geht von allein weiter. Es wird unverzichtbar für dich. Es ist die einfachste Sache der Welt. Ich lese die Bibel, seitdem ich lesen kann. Ich habe nicht immer eine Bibel dabei, aber mir fallen immer wieder Schriftstellen ein. Ich erinnere mich sogar an Schriftstellen, die mir vorher gar nicht bewusst waren. Inzwischen habe ich auch eine Bibel auf dem Handy und eine Bibel auf meinem Tablet. Es gibt inzwischen keine Entschuldigung mehr dafür, das Wort Gottes nicht zu kennen. Keine Entschuldigung mehr. Wir können es überall lesen. Die Frage ist nur, wie sehr willst du es? Wenn du dich selbst dazu disziplinierst, wird es eine Gewohnheit. Und nachdem es eine Gewohnheit ist, wird es wie eine Sucht. Dann kannst du es nicht mehr abstellen. Das höre ich häufig zu Hause. Meine Frau fragt, wann machst du das Licht aus? Noch nicht. Was machst du denn? Ich lese. In den letzten 30 Jahren habe ich mir angewöhnt, vor dem Einschlafen die Bibel oder ein geistliches Buch zu lesen. Und vermutlich habe ich das höchstens 5-mal nicht gemacht. Ich möchte gerne, dass das in meinen Gedanken ist, wenn ich schlafe. Ich habe einige Jahre verschwendet. Jetzt möchte ich damit vollständig gefüllt werden, damit ich erkenne, wer ich in Gottes Augen bin. Du fragst, wie lebst du das aus? Ich weiß es nicht. Ich versuche es herauszufinden. Es wird fantastisch sein. Du kannst das Wort Gottes nicht überdosieren. So sollte es auch sein. Gott möchte das für uns. Er möchte, dass wir seine kostbaren Versprechen nehmen und sie in unser Leben bringen, wo es nicht mehr länger ihn und mich getrennt gibt, sondern nur noch uns, wo wir eins sind. Ich glaube, ich muss euch in die Pause schicken, sagte er und las weiter vor. Obwohl, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Pause, denn wir gehen danach zum nächsten Thema über. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Es ist zum Beispiel deine Beobachtung, dass du Symptome einer bestimmten Krankheit hast. Aber die Wahrheit ist, dass du durch Jesu Striemen geheilt bist. Also, er hat dir alles gegeben. Er ist in dir. Er wurde zu unserer Gerechtigkeit gemacht, zu unserer Heiligung und Erlösung. All das. Was ist jetzt der Reichtum seiner Herrlichkeit, des Erbes in den Heiligen? Ganz einfach. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist Christus in dir. Wo ist Christus? In den Heiligen. Was ist das Erbe in den Heiligen? Christus in ihnen. Er hat Christus erhoben über jede Herrschaft. Keine Macht kann mit ihm streiten oder ihn aufhalten. Und wenn kein Fürstentum mit Christus streiten kann, dann kann es auch mit dir nicht streiten. Weil nicht länger du lebst, sondern Christus lebt in dir. Es geht ja gar nicht um meine Autorität. Warum schaust du mich an? Es geht nicht um mich. Vergiss mich. Es ist allein der Name Jesu. Wenn ich etwas im Namen Jesu sage, dann ist es in seiner Autorität ausgesprochen. Zu 100%. Wie ein Bruder das sagte, wir sind Botschafter für ein anderes Königreich. Wir haben diplomatische Immunität. Gegen alles, was um uns herum vorgeht, Krankheit, Gebrechen, Armut, wirtschaftliche Probleme, egal was, was immer die Menschen beschäftigt, Furcht, Schuld, Scham, wir haben diplomatische Immunität. Der Feind hat kein Recht mehr. Warum? Weil nicht länger ich lebe, sondern Christus, der in mir lebt.